Liebe Brüder und Schwestern, wir haben ja heute den Sonntag Jubilate und er fordert uns ja geradezu auf, dankbar zu sein über dem, was Gott uns geschenkt hat. Jubilate, nicht lange nach dem Fest der Auferstehung Jesu von den Toten. Und wie wir es uns immer wieder sagen, geht es nicht nur um das Gedenken an die Auferstehung Jesu von den Toten, sondern um das Leben in der Auferstehung von den Toten. Und dieses Leben ist uns geschenkt, aus Gnaden Gottes geschenkt. Nicht, dass wir es in irgendeiner Weise verdienen konnten oder verdient hätten, sondern es ist uns aus der Liebe Gottes gegeben worden. Und darum heißt es ja auch in diesem Wochenspruch, den wir hörten durch unseren Bruder aus dem 2. Korintherbrief: Wenn jemand in Christus ist, dann ist er doch eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden, oder nach der unrevidierten Übersetzung, alles ist neu geworden. Und das ist ein Grund zum Jubeln. Darum, Jubilate, jauchzet Gott alle Lande. Denn dieses Evangelium, diese frohe Botschaft gilt nicht nur einigen, die ausgelesen worden sind aus der Masse der Menschen, sondern allen Menschen. Jeder, der da will und kommt zu Jesus Christus, soll dieses neue Leben empfangen. Und dann kann er jubeln. Und wir werden ein wenig darauf eingehen, warum er jubeln kann, was er plötzlich kann, was zuvor nicht da war. Der Predigttext in 1. Johannes 5, Vers 1 bis 4 lautet: Die Kraft des Glaubens. Wer da glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dieses wunderbare Wort der Zusage, der Gewissheit, das neue Leben so leben zu können, hat der Apostel Johannes der Gemeinde durch den Heiligen Geist geben dürfen. Es ist ja nicht nur ein Lesewort, sondern Luther hat mit Recht gesagt, die Bibel ist das Lebenswort, nicht ein Lesewort. Wir lesen ja viele Dinge, viele Bücher, die tatsächlich nur Lesebücher sind. Schon in der Schule gibt es ja Lesebücher. Aber die Bibel ist kein Lesebuch, sondern ein Lebensbuch. Ein Kommilitone von mir, auch von der Hochschule für Musik, der mich später auf der Straße traf und fragte, wo ich denn nun meinen Gesangberuf ausüben würde, denn er hat gehört, dass ich mich bekehrt habe und dass ich jetzt nicht mehr in dem alten Genre zu Hause bin. Der sagte: Weißt du, ich habe die ganze Bibel gelesen und jetzt kann ich sie auch kritisieren. Ja, nun sagte ich ja, wir sollen ja das leben, was dort drin steht, nicht nur lesen. Ja, er beruft sich auf das Lesebuch. Aber wir haben das Lebensbuch. Und liebe Geschwister, an dem Sonntag Jubilate soll das besonders unsere Herzen erfüllen. Wir haben Grund zur Freude. Und wenn Christen sich nicht freuen, wer kann sich dann freuen? Wenn Kinder Gottes sich nicht freuen, kann sich niemand freuen. Denn Freude, echte, gibt's nur aus Gott. Und Kinder Gottes sind geehrt, diese Freude zu haben. Jauchzet Gott alle Lande, soll dieser Inhalt des Jubelns und der Jubilate sein. Jauchzet Gott alle Lande so darüber, dass er die Menschen nicht vergessen hat, sondern Großes in Jesus Christus für alle getan hat. Ihm zu loben, ihm Lob zu sagen, ihm Dank zu sagen und das Leben ihm hinzugeben, das ist Freude. das ist Jauchzen. Der Grund der Freude wird uns ja hier in dem Text genannt. Wer an Jesus Christus glaubt, dass er von Gott der gesandte Erlöser, der einzige gesandte Erlöser von Sünde und Tod ist, der ist ja neu geboren. Er hat ja Neues empfangen, ein neues Leben, ein Leben aus der Kraft Gottes. Kein Reformleben, das unser natürliches Leben einfach nur verbessert, sondern ein ganz anderes, ein neues. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder sagen. Das Geschenk Gottes des Lebens ist etwas anderes als unser Leben. Wir haben nicht nur einen Leitfaden bekommen, wie wir besser handeln sollen und doch nicht handeln können vor Gott, weil wir geprägt sind von der Sünde, sondern wir haben ein vollkommenes Leben empfangen. Das arbeitet ganz anders. Das hat eine ganz andere Qualität. Zum einen ist ja der Grund der Freude darin, dass dieses Leben uns frei geschenkt ist. Und dass in diesem Leben etwas möglich geworden ist, was wir zuvor nicht hatten. Wir können plötzlich die Glaubensbrüder und Schwestern lieben. Vorher haben wir sie nur als Menschen gesehen und meistens die Fehler zuerst erkannt und uns darüber aufgeregt, mit anderen darüber geredet. Aber jetzt können wir sie plötzlich lieben. Das ist das Neue. Wer Gott liebt, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Haben wir gelesen. Wir haben in Jesus Christus die Freiheit erlangt, von uns wegzuschauen und auf den Nächsten Acht zu haben. Das ist uns ja nicht eigen. Ohne dieses neue Leben sind wir uns immer selbst die Nächsten. Ich will auch gerne dem anderen zur Seite stehen, aber mir muss auch was Gutes getan werden. Ich bin nicht bereit, ohne dass ein anderer mir etwas Gutes tut, dem Nächsten Gutes zu tun. Das ist der natürliche Mensch. Und wie hieß es auch früher so in der Umgangssprache? Selber essen macht satt. Ja, wenn der andere Hunger hat, aber ich muss selber essen. Ich denke zuerst an mich. Das ist der natürliche Mensch. Und jetzt heißt es, jetzt darf ich von mir wegschauen und an den anderen denken, dass es ihm gut geht. Dass das passiert, was Jesus schon in der Bergpredigt gesagt hat und zu den Jüngern sagte, Nächsten, liebe deine Feinde. Ja, das kann man lesen, aber in sich selbst findet man das nicht. Die Feinde zu lieben. Über die muss ich schimpfen, die muss ich verurteilen. Aber lieben, ja, liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Liebe deinen, segnet die euch fluchen, hat Herr Jesus gesagt. Das ist möglich. In dem neuen Leben, da ist das drin. Weil Gott es selber tut. Jubilate, da kann man sich nur freuen. Wenn man das entdecken darf in sich. Denn wir sind Kinder Gottes und wie sagt es der Herr in Matthäus 5, dadurch erscheint ihr als Kinder Gottes. Wenn ihr das könnt, dann erkennt man, ihr seid Kinder des lebendigen Gottes. Und Johannes schrieb es ja auch in seinem ersten Brief, ja, wir sind Kinder Gottes. Und deswegen können wir ganz anders leben. Wir sollen uns daran erinnern. Und ein dritter Grund der Freude über dem Neuen, warum wir jubeln sollen, ist, dass wir die Welt überwunden haben durch den Glauben, dass wir jetzt tun können, was Gott sagt. Dass wir nicht nur das Wort verstehen, sondern dass wir es auch halten können. Und es heißt, die Gebote Gottes sind gar nicht schwer. Absolut nicht schwer. Sie werden leicht in dem neuen Leben. Und ich glaube, ich sage da nichts Besonderes, besonders für diejenigen, die das neue Leben in sich tragen. Sie haben gemerkt, dass die Gebote Gottes überhaupt nicht schwer sind, wenn sie durch die Kraft des Heiligen Geistes des neuen Lebens gehalten werden dürfen. Da wird alles ganz leicht. So leicht, wie es noch nie gewesen ist. Und darum erkennen wir, dass wir Gottes Kinder sind und lieben den Nächsten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Zu dieser Liebe zu Gott, dass wir nicht nur sein Wort hören, sondern auch tun, sind wir befähigt worden. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten lieben wir die Brüder und die Schwestern. Darum konnte Jesus Christus zu seinen Jüngern von dieser möglichen Liebe auch sagen, dass sie Vollmacht zum Handeln bekommen. Denn wer meine Gebote hat, Johannes 14, und hält sie, wer sie hält, wer sie halten kann, der ist es, der mich liebt. Das gehört einfach zusammen. Und wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Der Herr stellt also die Liebe zu ihm und den Gehorsam gegen ihn in eine Beziehung. Es gehört einfach zusammen. Wer Gott liebt, der hält sein Wort. Und wer das Wort Gottes hält, der liebt ihn, der liebt Gott. Jesus lieben bedeutet, sich nach ihm und seinen Aufgaben, Befehlen und Anweisungen zu richten. Das ist aber nur möglich, wenn wir in seiner Gegenwart und mit ihm leben. Hier öffnet Gott denen, die nach ihm fragen, die ihm nachfolgen, die Tür zu dem Guten, zu dem Gott Wohlgefälligen, dass sie nicht nur etwas tun wollen zur Ehre Gottes, sondern auch tun können. Sonntag Jubilate heißt in Wahrheit nichts anderes. Denkt daran, was ihr geschenkt bekommen habt und lebt in diesen Geschenken. Es regiert uns als Wiedergeborene nicht mehr das Gesetz, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft, die aus der Gnade Gottes entsprungen ist uns gegenüber. So, dass wir jetzt jubeln können. Wir sind frei geworden von dem Gesetz der Sünde und des Todes. So hat es der Apostel Paulus auch beschrieben und gesagt. Und er hat es nicht nur geschrieben, sondern er hat es auch selber erlebt, wenn er hier sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht. Hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das hat Gott getan. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Freigemacht für Gottes Willen und Gottes Weg durch die Zeit. Erkennen wir das noch für uns? Nehmen wir das noch gerne in Anspruch? Achten wir darauf? Danken wir Gott dafür? Oder überlassen wir uns wieder dem Wesen des alten Menschen, den Problemen dieser Zeit, quälen uns damit herum, statt uns anbinden zu lassen an das neue Leben aus Gott, das siegreich ist? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es ist also fertig. Wir brauchen nichts mehr fertig zu machen. Wir leben jeden Tag mit dem Herrn, mit Jesus Christus. Alle, die aus Gott geboren sind und das neue Leben empfangen haben, sie überwinden das Wesen dieser Welt. Das heißt, die Welt hat über den Gläubigen an Jesus keine Vollmacht mehr. Keine Vollmacht mehr, ihn aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu reißen. Der Prediger und auch Bibellehrer Elias Schrenk um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts, der sagte zu dem Thema Folgendes: Der Stärkere überwindet den Schwächeren. Die Welt ist schwach. Sie ist nämlich eitel. Ihre Siege sind immer nur scheinbar. Ja, sie sind genau besehen lauter Niederlagen. Wenn sie streitet, so streitet sie wieder Gott und seine Sache. Zieht Gottes Sache scheinbar den Kürzeren, so ist damit die Welt ihrem eigenen Gericht nur einen Schritt näher gekommen. Der Weltgeist feiert große Siege in unseren Tagen. Viele lassen sich durch ihn überwinden. Gottes Geist ist aber stärker als die Welt. Darum heißt es, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Der aus Gott Geborene ist in Siegerstellung. Ist in Siegerstellung. Seit wann? Seitdem er seine eigene Ohnmacht erkannt hat. So ohnmächtig, wie die Welt auch ist und den Mächtigen in seinem Leben aufgenommen hat. Die Welt ist schwach. Kinder Gottes sind stark. Das sollten wir neu beherzigen und uns auch jeden Tag neu zu eigen machen. Überwinden die Welt heißt doch auch im Blick auf die Zeit. Als Kinder Gottes haben wir überwunden, dass wir der Sünde nicht mehr dienen müssen, dem Schlechten, dem Falschen. So wie es der Apostel Paulus auch schreibt, und deswegen betone ich nochmal, die Bibel ist ja ein Lebenswort. Wir lesen ja nicht nur etwas, sondern das ist ja das Leben, was zu uns spricht. Wenn er sagt in Römer 6, haltet euch doch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Gestorben seid. Lebt Gott in Christus Jesus. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen können. Und die Sünde hat ja vielfältige Gesichter. Die Welt überwunden heißt, den Weg durch die Zeit überwunden, nicht dem Wesen der Sünde dienen. Und überwunden und überwinden im Blick auf die Ewigkeit heißt doch, Jesus sagt in Johannes 11, wer da lebt und glaubt an mich, der stirbt nimmermehr. Wir haben überwunden. Wir sterben nimmermehr. Alle, die wiedergeboren sind, sie sterben nicht. Sie legen nur ihr Kleid ab, aber sie sterben nicht, sondern sie leben jetzt und in Ewigkeit. Der Tod hat seine Schrecken verloren, weil uns das Abscheiden aus dieser Welt in die größte Herrlichkeit des Lebens einführt, in die allergrößte, die es überhaupt gibt. Unsere Himmelfahrt. Jubilate, jauchzet dem Herrn alle Welt. Was tun wir nun in diesem neuen Leben, in diesem Jubelleben, in diesem ganz anderen Leben? Was tun wir? Eine einfache Antwort könnte sein, ja, wir leben. Wir leben in diesem neuen Leben. So wie es auch im Kolosserbrief steht, Kapitel 3, Vers 3. Trachtet nach dem, was droben ist, da wo Christus ist, euer Leben. Das ist euer Leben. Trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist, sondern nach dem, was droben ist. Das heißt, in all meinen Anfechtungen dieser Zeit blicke ich nicht nach unten auf die Anfechtung, sondern blicke immer nach oben. Da ist mein Leben. Und da will ich leben. Und daraus will ich leben. Und wie äußert sich das? Wir leben in dem Guten, das Gott geschaffen hat, das Gott gefällt, gleich welchen Alters wir sind. Jeder, jung, mittelalt, alt, greis, kann und soll leben in dem, was gut ist, was Gott gefällt. Was Gott gefällt. Durch diese Gemeinschaft mit ihm ist das möglich. In dem Brief an Titus hat der Apostel Paulus einiges aufgezeigt, was jetzt möglich geworden ist im praktischen Leben. In Titus 2, Vers 2 bis 10 heißt es, den älteren Männern, Brüdern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Das können die plötzlich alles. Das können die. Die können in der Liebe weiter mit den anderen umgehen. Sie können geduldig sein, gesund sein im Glauben. Das heißt doch, sie können aus einem Erfahrungsschatz handeln und dem Nächsten begegnen, den jung im Glauben zur Seite stehen, ihnen ein gutes Zeugnis sein. Sie dürfen nüchtern sein in der Lehre, nicht überschwänglich, nicht emotional, nicht pseudo-charismatisch, so will ich es mal sagen. Sie können nüchtern sein. Das ist das Geschenk Gottes. Sie können klare Anweisungen geben, ohne Zweifel. Sie können ehrbar sein, dürfen ein achtbares Wesen haben, auf das andere schauen können und gestärkt werden. Sie dürfen ein Wesen der Würde haben, das aus der höheren Bürgerschaft aus dem Himmel kommt, so wie es Paulus in Philipper 3, Vers 20 sagt. Die Jüngeren dürfen ermutigt werden, diesem Glauben nachzufolgen, wie es Paulus auch von sich sagte. Sie können züchtig sein, von gesundem Verstand und von einer guten Erkenntnisfähigkeit geprägt sein. Sie haben die Freiheit und Möglichkeit, durch richtiges Denken Selbstbeherrschung zu üben und nicht alles, was der Leib will, zuzulassen. Sie können Leidenschaften zügeln. Das ist ein Geschenk Gottes. Sage das denen, schreibt der Apostel Paulus, sag es ihnen. Das ist das neue Leben. Sie können Personen sein, die freiwillig ihre Freiheit zugunsten des Dienstes für Gott einschränken lassen. Es ist das Zeugnis der Liebe zu Gott. Es ist das Zeugnis der Gnade. Es ist das Zeugnis der Geduld, die Gott mit uns hat und die er durch uns dem Nächsten erzeigen will. Weiter schreibt der Apostel Paulus und sagt, das kannst du auch bitteschön den älteren und länger im Glauben stehenden Schwestern sagen. Denn die im Glauben stehenden Schwestern haben die Freiheit, ein segensreiches Vorbild für die Jüngeren zu sein. Sie zu ermutigen, den Weg der Freude mit Jesus Christus zu gehen. Sie brauchen nicht schwatzsüchtig zu sein und verleumderisch, keine Lästeren. Hier ist gemeint, dass man nicht mehr mit anklagenden und lästerlichen Worten versucht, andere zu entzweien, so wie es einst Mirjam tat, die einen Keil zwischen ihre Brüder schob, zwischen Mose und Aaron, indem sie ja zu einer gewissen Zeit, wo das Volk Israel murrte und nicht genug Fleisch zu essen hatte, dann sich aufschwang und sagt, redet denn Gott allein durch Mose? Sind wir nicht auch Propheten? Und dann schlug sich plötzlich Aaron auf ihre Seite. Dann waren die beiden Brüder auch auseinander. Was war die Folge? Gott redete, nein, so geht das nicht. Ich erwähle, mit wem ich rede. Und sie wurde aussätzig schneeweiß. Das muss nicht mehr sein, dieses Separiertwerden. Keine Lästerungen. Sie sollen sich halten, wie es sich für Heilige ziemt. Nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, die Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert würde. Ja, das ist ja alles gar nicht leicht für die natürlichen Menschen zu beachten. gerade in unserer Welt, wie kann man so etwas machen? Wir müssen uns auch alle wehren. Aber das neue Leben bewerkstelligt das und kann das alles ans Licht bringen. Keine Lästerin sein. Gute Lehrerinnen, durch das befreite Leben in Christus dürfen auch die gestandenen Glaubensschwestern Jüngere unterweisen im richtigen Wandel vor Gott, wie das persönliche Leben und das Familienleben gestaltet sein kann. Die Männer lieben, Kinder lieben, besonnen handeln, immer während den Bund der Ehe respektieren, häuslich sein, gütig sein, Gutes wünschen, tun für andere Gutes und den eigenen Männern untergeordnet sein. Auch das ist ja ein Problem. Das schaffen wir ja auch nicht aus dem natürlichen Menschen heraus. Das braucht das neue Leben. Und das neue Leben schafft das. Jubilate, können wir da nur sagen. Jauchzet Gott alle Welt. Das schafft das. Bei den Männern, bei den Frauen. Und das Ziel ist, damit das Wort Gottes in seiner Wahrheit bestätigt wird. Es soll bestätigt werden, es soll deutlich werden, Christus ist wahrlich auferstanden von den Toten. Das reden wir nicht nur so, sondern das ist so. Das haben wir erfahren, das leben wir so. Auch dürfen die jüngeren Männer, so heißt es hier weiter, tun, was Gott gefällt. Das ist ein Grund zum Jubilieren. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Auch dich selbst mache zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre und mit Ehrbarkeit ist alles möglich. Mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Und dann kommt noch ein Wort für die, die im Arbeitnehmer sind, die irgendwie jemand verpflichtet sind in dieser Welt. Sage den Sklaven, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig sein, nicht widersprechen. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Man weiß ja immer alles besser als der Chef. Manchmal weiß man es tatsächlich, aber er ist der Chef. Und ich bin nur der Angestellte. Nicht widersprechen. Nichts veruntreuen, sondern sich in allem als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Heilandes, Ehre machen in allen Stücken. Das ist möglich durch das neue Leben. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Verstehen wir? Auch darf jedes Kind Gottes Gutes an jedermann durch diese Freiheit in Christus tun, weil der Glaube an ihn, an Jesus, die Welt überwunden hat. Christen haben Zeit und Kraft, das Gute zu erwählen und zu tun, weil sie eine feste Geborgenheit haben in Gott. Sie verlieren nichts mehr, sie haben nichts mehr zu gewinnen, sie haben alles. Alles ist vorhanden. Darum steht auch in Galater 6, Vers 10, als die, die wir nun Zeit haben, wir haben Zeit, lasst uns Gutes tun an jedermann. Wir haben Zeit. Menschen, die Christus nicht kennen, haben keine Zeit. Sie müssen ständig hetzen und rennen, jagen, irgendetwas erhaschen, was ihr Leben augenscheinlich besser macht. Aber Christen haben Zeit, weil sie bereits schon alles haben. Und nun haben sie Zeit, jedermann Gutes zu tun, besonders den Mitgläubigen. Die gänzliche Überwindung und Freude des Lebens kommt, wenn wir aufgenommen werden in die Herrlichkeit unseres Heilandes. Das Wort Gottes verschweigt uns ja nichts, sondern ermutigt uns, weil es ja ein Lebenswort ist, Darum schrieb der Apostel Paulus an diese gesegnete Gemeinde zu Thessaloniki, eine Erweckungsgemeinde, und beruhigte sie über den Glaubenskampf in der Zeit und sagt, ihr werdet das Beste noch erleben. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16, er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Auf den Wolken in der Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Tröstet euch mit solchen Worten untereinander, denn der Herr ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Jubilate. Wir leben jetzt mit ihm. Und dass diese Zukunft des Herrn schon viel, viel näher gerückt ist und sehr nah ist, sagt uns ja auch das Wort Gottes. Das sehen wir an diesem letzten Zeichen, das uns die Bibel gibt, wo Gott sagt, zur letzten Zeit werde ich mein Volk sammeln aus allen Nationen. Nicht nur den Stamme Juda, sondern alle Stämme. So lesen wir es auch im Propheten Hesekiel Kapitel 37, dass plötzlich alle Stämme zusammenkommen, ein Volk. Ein König, ein Land in das Land der Väter, wenn der Messias dann kommt. Und dieses Kommen ist nah, denn bereits schon 68 Jahre ist diese Sammlung im eigenen Staat Israel möglich geworden. Denn 2500 Jahre gab es keinen Staat Israel. Ein Wunder, hat niemand für möglich gehalten, das Volk selber auch nicht. Sie haben nicht für möglich gehalten, dass sie je in dem Land der Väter wieder Platz finden. Deswegen suchten sie Plätze in dieser Welt, wo sie sich etablieren könnten. Aber Gott redet und handelt nach seinem Wort in das Land der Väter. Und das ist ein Zeichen auch für uns, für dich ganz persönlich, dass du in diesem Jubelleben geborgener und fester stehen sollst. Denn Jesus kommt bald. Wir haben uns ja vielleicht ein wenig gewundert, dass der Bruder Adolf Weidel so plötzlich aus dem Leben gerufen worden ist. Aber das sind Realitäten. Das kann jedem von uns auch heute geschehen. Wir wissen es nicht. Aber wir sollen froh sein im Herzen. Wir sollen jubeln und dankbar sein und sagen, danke Herr, dass du kommst und uns deine Herrlichkeit offenbarst. Und da wirft sich natürlich die Frage auf, bin ich dazu bereit? Jubilate, jauchzet Gott alle Lande. Ich lese uns mal die ersten vier Verse aus diesem Psalm 66. Jauchzet Gott alle Lande, Lob singe zur Ehre seines Namens, rühmt ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Ja, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Heute ist so ein Tag des Heils. Ein Tag, an dem wir kommen können zu Gott in Jesus Christus, um uns dieses Leben schenken zu lassen. Oder vielleicht heute neu dieses Leben zu entdecken, was ich geschenkt bekommen habe. Manchmal staunt man ja, wir erleben das auch in unserer Wohnung, plötzlich findet man in einer Ecke Sachen, die man schon das ganze Jahr über gesucht hat und nie gefunden hat. Man entdeckt etwas neu und ist froh. Das habe ich ja eigentlich immer schon haben wollen, aber ich habe es nie wieder gefunden. Es ist ja da. Das neue Leben ist ja in den Wiedergeborenen da, aber wir müssen es doch neu entdecken, dass es da ist. Und dass wir darin stehen und leben und darin auch handeln. Denn jeder darf auch heute kommen. Denn das Wort Jesu gilt nach wie vor, wenn er sagt, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das heißt, ich will euch die Lasten abnehmen. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Kommt mit mir. Die Einladung steht da. Und wenn auch Sünde sich wieder eingeschlichen hat in unser Leben, dann heißt es, so wie unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und er reinigt uns. Er reinigt uns davon, damit wir in dem neuen Leben leben können. Ich möchte uns noch eine Begebenheit von dem Pastor Kemner nahebringen, aus seiner Studentenzeit. Auch Erfahrungswerte, einfach mit Jesus leben zu müssen, um etwas ausrichten zu können. Er sagte, wir waren Studenten und wir wollten doch gerne etwas für den Herrn tun, überlegten lange, was wir machen könnten. Irgendeiner von uns kam auf den Gedanken, wie wäre es dann, wenn wir zu den Brüdern von der Landstraße in die Herberge zur Heimat gingen und ihnen das Evangelium verkündigten. Wie wäre es denn, wenn wir so machten wie der Vater Bodelschwink? Gesagt und getan, nach einigen Überlegungen wurde ich bestimmt, sagt Kemner, die Andacht für den Sonntag zu übernehmen. Mir war gar nicht wohl zumute. Wie stellt man sowas an? Lange suchte ich in der Schrift nach einigen Bibeltexten. Ich fand auch einige, wälzte alle möglichen Kommentare und übernahm viele kluge Gedanken, die andere vor mir schon gedacht haben. Und nachdem ich das alles fertig hatte, lernte ich das auswendig und wollte das dann als Andacht weitergeben. Mit einigem Selbstbewusstsein ging ich dann mit den anderen am Sonntag zu der Herberge zur Heimat. Der Hausvater empfing uns freundlich. Mir wurde doch merklich unwohl, als wir uns an die Kaffeetafel mit den Tippelbrüdern setzten. Da saßen sie, die Hamburger Zimmerleute mit ihren breiten Hosen und besonderem Anzug, dazwischen verwahrloste Gesellen, denen das Laster aufgeprägt war. Neben mir saß ein junger Mann und er redete mich an. Also, Sie wollen Pastor werden? Wissen Sie auch, was das Leben ist? Mit Religion kann man nicht viel anfangen, wenn man Pech gehabt hat, wie ich, in einem Höllenpfuhl vegetieren zu müssen. In Hamburg, 5 Meter unter der Erde, bin ich geboren. Meine Mutter war ein Mädchen der Straße, mein Vater war ein Trinker. Mit 7 Jahren musste ich Zeitung austragen. Wenn ich das Geld nicht pünktlich ablieferte, bekam ich als Belohnung eine Tracht Prügel. Können Sie verstehen, dass man dann sehr misstrauisch wird gegen fromme Worte? Und er sprach weiter so. Und Kemner sagt, also da schlotterten ihm die Knie und da wollte er schon gar keine Andacht mehr halten. Er sagt, dann kann ich ja das, was ich alles vorbereitet habe, gar nicht weitergeben. Da muss was anderes her, da muss das Leben her. Am folgenden Sonntag, da machten sie, die Studenten, sich aus, dass sie von ihren ersparten Groschen ein bisschen Kuchen kaufen wollten und das dorthin bringen und versuchen, doch vielleicht noch eine Andacht zu halten. Und welch strahlende Gesichter fanden sie plötzlich vor, als der Kuchen da auf dem Tisch stand. Und noch strahlender waren sie, als sie merkten, dass der Kuchen von dem ersparten Taschengeld der Studenten gekauft worden ist. Opfer weckt immer Vertrauen. Ein neues Wesen der Liebe zum Nächsten erweckt Vertrauen. Und die Schwierigkeiten waren alle von uns zuvor schon durchgebetet. Da war es kein Wunder, dass die Kraftfelder der Widerstände entmachtet waren. Als Text hatte er Johannes 1,35 sich genommen. Als ich von dem Weg sprach, den Weg, der in unser aller Leben von Johannes zu Christus führt, wurde plötzlich eine große Stille, sagt er. Die Botschaft kam wirklich an. Von dem Suchen des Menschenherzens sprach ich. Und von seinen Irrwegen, von der Frage stumm oder offenbar, die damals die Jünger bewegte, Meister, wo bist du zur Herberge? Kommt doch und seht, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben bei ihm. Zum ersten Mal, sagt Kemner, in meiner Lebenslaufbahn, erfuhr ich etwas von dem Wunder des neuen Lebens zeitloser Verkündigung. Diese Tippelbrüder waren wach geworden. Sie lauschten wie gebannt, die Freudigkeit ergriff mich, den Ärmsten der Armen, die Ewigkeitsbotschaft zu sagen. Immer noch sprach ich von der Herberge, immer noch sprach ich von der Heimat, in die wir berufen worden sind. Die Andacht war beendet und dann fragte ich, so sagt er, was wollen wir jetzt singen? Einer, der besonders zerlumpt war, ein Vagabund mit Vollbart, hatte 2 dicke Tränen in den Augen und sagte, Herr Pastor, wir wollen den Zapfenstreich singen. Aber der Zapfenstreich war ja damals, ich bete an die Macht der Liebe. Zapfenstreich. Und als der zweite Vers gesungen wurde, ich fühl's, du bist's, dich muss ich haben. Da sagte Kemmler, da konnte ich nicht mehr mitsingen. Da war kein Singen für musikalische Ohren zu hören. Es war eher ein Schrei der Leute, der Ruf eines Todkranken. Musik, die alle Grenzen durchbricht und letzte Grenzen sucht. Wie wollte man das deuten? Lange saßen sie noch da und redeten miteinander über das neue Leben. Später, und das setzt er hinzu, als er in Gifhorn einen Dienst hatte als Pastor, sprach ihn ein Mann an und sagte, kennen Sie mich nicht? Erinnern Sie sich doch an jenen Abend in der Herberge zur Heimat. Der Abend wurde doch zur Gottesstunde in meinem Leben. Ich bin es. Inzwischen bin ich Werkmeister in einer Fabrik geworden. Dienstlich hatte ich hier zu tun. Als ich Ihren Namen in der Zeitung las, konnte ich nicht anders als Sie begrüßen. Sie haben mir das neue Leben gezeigt. Ja, wir gehen durch Lust und Leid. Wir gehen durch Last und Freud, das Herz zur Ewigkeit gewandt. Wir gehen heim zum Vaterland, zur ewigen Freud. Das ist Jubilate. Und darin möge der Herr schenken, dass wir im Alltag stehen und uns des neuen Lebens erinnern und wo wir es noch nicht haben, uns schenken lassen. Amen.